Telefonat 2. Ich soll ja bei dem neuen Medikament keinen Grapefruitsaft trinken. Kann das wirklich so gefährlich werden? Ja, das muss ich Ihnen mit Nachdruck sagen. Wenn Sie Amlodipin einnehmen, sollten Sie auf Grapefruitsaft verzichten. Aber doch nur beim Einnehmen, oder? Falls ich Ihnen das kurz erklären darf. Egal wann Sie Grapefruitsaft trinken, es besteht immer die Möglichkeit, dass Sie viel mehr an Wirkstoff von Ihrem Medikament im Blut haben und dadurch gefährliche Nebenwirkungen auftreten können. Also besser verzichten? Sie sagen es.